Im Gegensatz zur Polizei sind Diebe Künstler. Sie entwickeln Fantasie, um an das zu kommen, was sie wollen. Kriminalisten dagegen sind langweilige Sesselpupser. Sie sind neidisch auf uns, denn uns gehört die Vision. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen beim 74. Conncast. Heute wird es magisch bei uns. Wir stellen uns gemeinsam die Frage, verliert Kaito Kid seine Zauberkraft? Weil ich mir die Frage nicht alleine stellen möchte, habe ich noch ein paar Leute eingeladen. Mit dabei ist Olli. Schönen guten Tag, Olli. Ja, hallo Kevin und hallo liebe Hörer. Schön, dass man sich mal wieder hört. Ja, auch dabei ist Bianca. Hallo Kevin und hallo an alle Zuhörer. Ja, nun, wo wir uns vorgestellt haben, würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Halt mal. Habt ihr schon ohne mich angefangen? Was ist das denn? Also, was, der ist auch noch dabei? Wer ist denn Philipp. Das? Ja, schönen guten Tag, Philipp. Vergessen. Ja, hallo. Ja, warum bist du da? Das frage ich mich auch. Alles klar. Dann, Philipp, schön, dass du dabei bist. Ja, danke. Stell dich nochmal vor, für alle, die nicht wissen, wer du bist. Du hast ja letztes Mal gefehlt. Ja, da stelle ich mich gerne doch nochmal vor. Ich bin Philipp, eigentlicher Moderator dieses Podcasts hier. Der nennt sich auch Conncast. 20 Jahre, komme aus Schleswig-Holstein und bin auch sonst noch im Conn-Wiki, im Conn-Forum und bei Conn-News anzutreffen, jeweils Administrator und Gründer der drei Projekte. Auch noch? Ja, das klingt nach einer erstaunlich großartige Lebensgeschichte. Ich würde sagen, das nehmen wir als Anlass und starten nun auch in die Geschichte dieses Conncasts und auch in die Geschichte von Kaito Kid bei Detektiv Conn. Die erste Frage, wer ist Kaito Kid überhaupt? Ja, ich möchte mal vortragen, Kaito Kid ist unser wohlbekannter Meisterdieb und so wird er auch oft genannt, Meisterdieb 1412. 1412 kam ja aus dieser schnell geschriebenen Form von Kid. Also wenn man Kid, die drei Buchstaben ganz schnell und ganz blöd und ganz ungeniert und fantasievoll auf einem Blatt Papier verewigt, soll da aus 1412 Kid rauskommen. Ja, also ja, ich hab's versucht. Es geht nicht. Es ist eine Lüge. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Kein Idiot schreibt so. Weiterhin ist ein Zauberkünstler im Mondschein oder auch Phantomkind. Kind nennt man ihn auch gerne mal. Ja, sein Vater ist Toichi Kuroba. Er war früher der erste Kaito-Kid. Tauchte vor rund 18 Jahren das erste Mal auch auf. Damals in seinem eigenen Manga, auf den ich vielleicht nochmal näher eingehe. Sein Ziel war es ja, Verbrecherbanden einzufangen. Ja, also eine Verbrecherbande einzufangen, eine bestimmte. Ja, während er auf dieser Mission war, diese zu fangen, wurde er leider von gerade dieser getötet. Ja, schlimme Sachen passieren manchmal im Leben. Und Kaito, der Sohn von Toichi, lebte dann erstmal ohne Vater, nur mit seinem Gehilfen, Ji. Ja, und dieser Ji hat quasi für Kaito mehr oder weniger gesorgt und ihn unterstützt. Und auch heute unterstützt er ihn, nämlich hat Kaito Kid Junior, also der Kaito Kuroba, den wir heute vor uns haben, nun selbst Zaubervorstellungen und, ja, klaut und stiehlt und stibitzt und sucht dabei nebenher die Verbrecherbande, die damals seinen Vater umgebracht hat. Kaito Kid hat einen eigenen Manga-Band oder einen Manga, eine Manga-Serie, die besteht derzeit aus 4 Bänden. Wir haben auch ein paar Conncasts dazu aufgenommen. Die könnt ihr euch gerne anhören. Nummer 6, Nummer 39, Nummer 52, 54, 57 und 58. Sehr empfehlenswert, ja. Genau, ja, also im 6. Conncast, um das nochmal zu erläutern, sind wir damals auf die Kaito Kid-Serie allgemein eingegangen, dann im 39. Conancast bei Kevins Debüt bei uns im Conancast, also gerne mal reinhören, ging es um den Conan vs. Kaito Kid Sonderband, den ihr hoffentlich in eurem Regal stehen habt, und die Conancast 52, 54, 57 und 58 beschäftigen sich mit den einzelnen Kaito Kid Bänden in der Neuauflage, in der Treasured Edition, jeweils die erste, zweite, dritte und vierte Ausgabe. Oder der erste, zweite, dritte, vierte Band. Genau. Ja, vielen Dank nochmal für deine ausführliche Erläuterung, Philipp. Seit Band 16, also von Detektiv Conan, findet man ihn auch in der Serie Detektiv Conan. Ja, also wie ihr vielleicht wisst, Kaito Kid bzw. Mansion Kaito war eine oder ist eine Serie, die lange vor Detektiv Conan angefangen hat, später aber auch in Detektiv Conan Einzug gefunden hat. Streng genommen ist Kaito Kid in Conan eigentlich ein Gast. Ja, eine Art Stargast oder immer wieder auftretender Gastcharakter. Ja. Hey, ich wurde heute gerade mit Stargast begrüßt. Tja, das passiert, wenn man mich am Anfang vergisst. Ja, vor allem, wenn man sich nicht selbst begrüßen kann, ne? Also, ja, ich bin Stargast Kevin. Okay, und mit dabei ist heute auch unser Stargast Kevin. Ah, hallo Kevin. Ja, hallo Philipp. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Schön, jetzt sind wir heute alle hier zusammen. Nicht ja, danke schön. Genau. Nochmal fürs... gut. Nachdem wir die allgemeine Runde haben, wir wissen jetzt, wer Kaito Kid ist, seine Ursprünge und auch wann er zu Conan stieß. Das ist allgemein. Wir möchten aber auch mal in sein Leben bei Detektiv Conan reinschnuppern. Das haben wir aufgeteilt in mehrere Etappen. In früher, zwischendurch, heute und die Zukunft. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ein auf Kaito Kid in Detektiv Conan früher. Ja, sehr gerne. Das übernehme ich heute mal. Vielen Dank. Und früher war ja, wie Kevin schon angekündigt hat, früher. Also noch ganz früh im Manga von Detektiv Conan und auch im Anime umgesetzt bei uns in Deutschland. Also merkt man schon, wie früher es war. Und damals hat Gosho ja das in seinem ersten Auftritt von Kaito Kid hat er ja so angekündigt, dass er in diesem Band halt einen ganz besonderen Gast hat auftreten lassen und dass eine Konfrontation seiner beiden Hauptcharaktere stattfindet. Und die hat er sich auch schon lange ersehnt und er selbst war, ja, glaube ich, gespannt drauf zu sehen, wie die Fans halt darauf reagieren, dass eben jetzt seine beiden Hauptcharaktere aufeinandertreffen und wie das halt aufgenommen wird. Und der erste Fall war ja damals mit dem Black Star. Das war ja das, wo die Familie Suzuki halt diesen besonderen Edelstein, diese Perle, sage ich jetzt mal, die schwarz... Auf dem Schiff war das, oder? Kann das sein? Genau, mit dem Schiff. Ja, okay. Da war das dann halt so, er wollte den Black Star halt, ja, wollte halt diese Perle an sich bringen, weil Kaito Kid ja ein Dieb ist und er es auf alle möglichen Edelsteine halt abgesehen hat. Und ja, da war sein erster Auftritt und wie es sich für einen ordentlichen Meisterdieb halt damals gehörte, hat er auch seine Diebstähle immer in einem Ankündigungsschreiben angekündigt, was immer allerhand Rätsel aufgab, weil er nicht einfach nur geschrieben hat, ich komme um 18 Uhr vorbei und stehle den Black Star, sondern er hat sich da immer ganz besonderer Rätselsprüche bedient, die man halt auch erstmal entschlüsseln muss und das erweist sich auch nicht immer als ganz so einfach. Da kommen schon so manche Leute wie Herr Nakamori oder Kogoro mal auf eine falsche Fährte. Ja, dann wie gesagt, dann ja, in diesem seinem ersten Auftritt als Black Star findet dann halt Conan halt auch heraus, dass Kaito Kid so ganz spezielle Fähigkeiten hat und die eine davon, die herausragend ist, ist ja, dass Kaito Kid alle Stimmen ohne Stimmentransposer nachmachen kann. Und dadurch ist es natürlich auch sehr schwer, ihn sozusagen dann zu enttarnen, weil er sich ja als jegliche Person, egal ob Mann, Frau oder Kind, verkleiden kann. Zur damaligen Zeit noch nicht so von großer Bedeutung, aber heute, Wermut hat ja auch diese Fähigkeit, ne? einfach eine Fähigkeit, die auch später nochmal wiederverwendet wird. Und außerdem möchte ich kurz erwähnen, Band 16, sowohl die Inhaltsangabe als auch Gosho Aoyamas Kommentar handeln quasi nur von Kaito Kid. Also, Aoyama war wirklich sehr gespannt auf das Aufeinandertreffen und eben, wie Olli, wie du schon gesagt hast, auf die Reaktion von Fans, wie das denn wohl ankommen wird, scheinbar sehr gut. Ja, denn er hat Kaito Kid ja dann, wie wir alle wissen, auch ein paar weitere Gastauftritte verfasst. Und ja, in der nächsten Geschichte, in der er dann auftrat, das war dann ein Treffen von Hobbymagiern, die sich im Internet kennengelernt haben, bei dem ja sich Sonoko hatte sich in diesem Forum angemeldet und wollte natürlich einen Freund finden. Sie hatte ja zur damaligen Zeit noch keinen Freund, glaube ich. Naja, und selbst heute ist sie ein wenig laissez-faire unterwegs mit ihrem Makoto, ne? Genau. Sag ich mal. Sie hatte ja schon immer ein Fable sozusagen für Kaito Kid und deswegen hatte sie sich auch, das war der einzige Grund, warum sie sich angemeldet hat. Sie wollte nämlich in diesem Forum, hoffte sie, dass sie auf Kaito Kid trifft und na, wie es in so einem Forum halt üblich ist, treffen sich die Leute dann halt mal auch im wirklichen Leben und als Ort für den Treffpunkt hatten sie eine Hütte ausgemacht, die von Schnee umgeben ist oder glaube ich in Bergen liegt. Auf jeden Fall schneit es da. Und ja, und dann, wie gesagt, fahren sie halt auf diese Skihütte und da es ja da immer noch ein Detektiv Conan-Fall ist, ereignet sich dann plötzlich halt auch ein Mord und dann ermitteln die halt in dem Fall und ja, es ist halt auch dann die Frage, Kaito Kid ist natürlich auch mit dabei, allerdings erst in Verkleidung und er tritt halt erst am Ende auf und in dieser Episode oder Kapitel, was man auch immer gerade liest, sagt er dann halt am Ende, er wusste halt von dem Forum und wusste wohl auch, dass irgendwer umgebracht werden sollte. Er wollte halt diesen Mord verhindern, der geschehen ist und gibt halt dann in dem Moment zu, dass er ein Zauberkünstler ist und kein Detektiv und deswegen hat er halt etwas länger mit seinem Kombinieren gebraucht. Ja, was ja eigentlich auch wirklich so ist, denn Kaito Kid, ja, ist kein Detektiv, sondern ein Zauberkünstler, was er ja auch früher oft unter Beweis gestellt hat. Ja, genau, und hier beim zweiten Auftritt sieht man ja auch schon direkt, dass er wieder in Verkleidung unterwegs ist. Also scheint die Verkleidung eine zentrale Komponente im Stil von Kaito Kid zu sein. Und das wird sich ja auch noch in den kommenden Fällen dann fortsetzen. Ja, vor allen Dingen, weil man halt überhaupt nicht wusste, wer überhaupt Kaito Kid ist, weil er sich ja, wie gesagt, so perfekt verstehen konnte. Also bis das aufgelöst wurde, ist, glaube ich, keiner drauf gekommen, dass diese Person dann auch wirklich Kaito Kid war. Ja, einen Fall haben wir dann noch, der zu unserer Kategorie früher zählt. Und das ist der berühmte Fall in der Villa Abenddämmerung, wo halt auch ein ja besonderer Anlass sozusagen auch für alle Detektivfans, weil nämlich in dieser Villa Abenddämmerung alle möglichen Detektive versammelt sind. Leute, die Kaito Kid besonders gut kennen, werden sich dann auch über den Auftritt von Saguro Hakuba freuen, den viele noch kennen. Ansonsten noch so andere Detektive wie Frau Furuyo Senma sind mit dabei und andere, die man halt mehr aus echt hat. Kogoro Mori. Ja, gut. Der natürlich auch. Naja, auf jeden Fall geht es dann halt in diesem Kapitel darum, dass der Eigentümer, der halt alle eingeladen hat, die Villa Abenddämmerung, da handelt von einer alten Legende, in der halt sich die damaligen Partygäste, die in der Villa waren, haben sich dann alle gegenseitig umgebracht, weil sie einen Schatz finden wollten. Und naja, der Veranstalter hat jetzt eben alle eingeladen, weil er genau möchte, dass die anwesenden Detektive halt dieses Spiel noch einmal durchleben und sich dann am Ende alle umbringen und dann einer soll dann den Ausgang aus der Villa finden und einen Teil vom Schatz halt bekommen. Ja, Kaito Kid ist natürlich wieder in Verkleidung mit dabei. Er schleust sich also als unbekannte Person quasi, man weiß nicht, wer er ist, schleust er sich unter diesen ganzen Gästen ein. Und ja, am Ende ist man dann, also war ich wirklich sehr überrascht, wen er dieses Mal verkörpert hat. Naja, jedenfalls haben wir dann halt jetzt sozusagen seine ersten Auftritte nochmal kurz näher erläutert, beleuchtet und ja, ich sag mal so als Zusammenfassung kann man, das zeichnet sich halt ab, dass Kaito Kid ein großer Magier ist. Er bezeichnet sich selbst als Gentleman, was man ja auch an seinem Auftritt sieht. Er hat einen Seidenumhang, einen Seidenzylinder und ist ganz in Weiß gekleidet und ja, durch seine Schauspielerei-Tricks, sag ich mal, mit seinen Verkleidungskünsten und seiner Stimme, die er in jede beliebige verwandeln kann, ja, sag ich's mal so, ja, ist er sozusagen für seine Gegner immer ein großer Unbekannter und somit kann er dann sowohl Conan als auch Kogoran und Ginzo Nakamori gekonnt hinters Licht führen. Ja, ich finde aber vor allem noch ganz bemerkenswert, also wir haben jetzt die Kategorie alt, beziehungsweise ja früher, die Vergangenheit, und das sind auch wirklich diese drei Fälle, ja, die einzigen, die im deutschen TV waren, ne? Stimmt, ja. Das sind übrigens, ja, also mehr kam dann in den ersten 333 Episoden nicht. Also das sind oder dürften auch die Fälle sein, an die ihr euch, liebe Hörer, am meisten erinnern könntet. Wenn man dann noch den Fillerfall mit reinrechnen würde, wären es immerhin 4 Kaltekind-Fälle. Genau, also der Fillerfall war ja der mit der Turmuhr, genau, an den ihr euch vielleicht noch erinnern dürftet. Aber ist es ein Filler? Ja. Also es ist kein Filler, der kommt ja aus dem Kaito Kid Manga. Ja. Da kommt springt der, ja, der Fall. Aus Band 4. Wo ja auch Shinichi schon mit dabei war. Und ja, aber Shinichi war ja nur in Detective Conan dabei, oder? Nee, in dem 4. Kaito Kid Band war er sozusagen der Gaststar in Kaito Kids Manga. Ja, genau. Ehrlich? Den 4. Band hat Aoyama ja 2006 gezeichnet, als er eine Pause bei Detective Conan gemacht hat. Und dann hat er dort auch Shinichi und war Megure nicht auch mit dabei? Ah, tatsächlich, ja. Megure ist auch da. War nur im Anime mit dabei. Das nee, Megure ist dabei, ja. Auch im Manga? Ja, im Manga auch. Dann ist er auch im Manga mit dabei. Habt ihr mich überzeugt? Ja. Ich glaub euch mal. Er leiht sich die Dienstwaffe von Megure. Ah ja, so genau ja, weiß genau. Ich das gar nicht mehr. Also aber im Anime, ja. Vom Manga wusste ich das gar nicht mehr. Doch, Mensch, Manga auch. Hab ich ganz vergessen gehabt. Ja, aber nach diesen ersten 3 Auftritten von früher, wie wir es hier genannt haben, ist ja auch eine ganze Pause, bis dann der 4. Auftritt, bis er dann seinen 4. Auftritt hat. Ich meine, der 3. in der Villa Abenddämmerung war ja in Band 30 und der nächste kommt jetzt erst in Band 44. Also eine ganze Ecke hatten wir da ohne Kaito Kid auskommen müssen. Mhm. Aber dann tauchte er umso häufiger auf. Und ja, genau, denn ab Band 44, beziehungsweise im japanischen Anime Folge 356, taucht nicht nur Kaito Kid wieder öfter auf, sondern auch zum ersten Mal der Onkel von Sonoko, Jirokichi Suzuki, ein sehr reicher Mann wie alle Suzukis, der unheimlich viele Schätze besitzt und stinksauer ist auf Kaito Kid, weil dieser ihn ein einziges Mal von der Titelseite der Lokalzeitung vertrieben hat. Und weil er eben so sauer ist auf Kid, will er den natürlich auch einfangen und lockt den immer mit all seinen Schätzen, die er ausstellt. Das Ganze fängt an, wie gesagt, in Band 44 mit der Folge um den Edelstein Blue Wonder, den Suzuki in seinem Museum ausstellt und damit Kid anlocken will. Er stellt den Stein aus relativ, ja, weit oben in so einem Turmzimmer, soweit ich mich erinnern kann, bei Nacht, wartet auf Kaito Kid, der die Einladung natürlich mit einer seiner besonderen Karten mit Grinsegesicht auf der Ankündigung annimmt und wundersamerweise sich dem Museum bzw. dem Edelstein nähert, indem er durch die Luft spaziert. Das heißt, ab da werden die Kaito-Kid-Fälle nicht nur spannend, weil man nicht unbedingt weiß, als wer Kid verkleidet ist, sondern er kommt tatsächlich sogar mal als er selber, spaziert eben mal durch die Luft, als hätte er Superkräfte, klaut sich den Stein und ist weg. Das Ganze war natürlich nur eine Illusion, aber tausende Leute haben sie gesehen und feiern Kit und freuen sich eigentlich mit ihm, wenn er diesen Edelstein klauen kann und freuen sich sogar, dass, wie heißt der, Ginzo Nakamori Kit nicht einfangen kann. Das Ganze geht natürlich noch häufiger weiter in anderen Fällen. Ein paar Episoden später schon kommt Kit noch einmal vor in der Folge um das Haus der tausend Fallen, wo er sich in einem Haus, was von diesem, wie heißt der, dieser japanische Fallenkünstler aus der Kichimon? Ja, aus Samui Kichimon. Genau, der hat ein Haus errichtet, in dem angeblich Schätze zu finden seien, wo jetzt ganz viele Schatzsucher hingehen und natürlich auch Kaito Kid diesmal in Verkleidung als irgendein Schatzsucher sich dazu begibt. Ich kann mich persönlich selber nicht mehr so an die Episode erinnern. Möchte einer von euch was dazu sagen? Ja, kann ich kurz machen. Also die Episode bzw. der Fall wurde ja auch dann in dem Sonderband, den wir vorhin kurz erwähnt hatten, wo Kevin sein erstes Debüt hatte, erwähnt. Und ja, es knüpft sozusagen inhaltlich nochmal an den, ich glaube, an den Wermut-Arc knüpft das an, wo sie gerade die Telefonnummer vom Boss rausgefunden haben. Und dann finden die Detective Boys halt im Wald so ein Haus und dann liegt davor, glaube ich, irgendwie eine Leiche oder so, und dann gehen sie halt in dieses Haus rein, weil sie halt vermuten, in dem Haus sind Schätze, und Schätze kann man immer gebrauchen, da kann man sich ganz viel Aal auf Reis kaufen, und deswegen durchsuchen sie halt dieses Haus zusammen mit so ein paar anderen Schatzsuchern, und ja, dadurch, wie Bianca schon erwähnt hat, das Haus von Kijimon ist und das ein berühmter Fallenmechanismus-Künstler war, sind in dem Haus natürlich auch viele Fallen verborgen, und ja, so entwickelt sich das Ganze halt zu einer abenteuerlichen Schatzsuche, kann man sagen. Okay, weiter geht's dann erst relativ viel später in Episode 469, 470, wo Kaito Kid sich ankündigt, das Gemälde eines Malers zu stehlen. Doch als er dies tut und die Polizei auftaucht, ist der Maler tot, in genau diesem Zimmer. Kaito Kid wird verdächtigt, der Täter zu sein, und nimmt selber die Ermittlungen auf, in Verkleidung als Takagi. Auch eine interessante Sache, die man vorher nicht hatte, besonders, dass Kaito Kid jetzt auch noch vorgeworfen wird, Morde zu begehen, was ja eigentlich überhaupt nicht seine Art ist und auch gar nicht sein Interesse. Ist schon interessant, aber das Ganze geht natürlich gut aus, denn Kaito Kid stiehlt ja auch weiter. Die Folge, die relativ schnell danach kommt, ist eine der eher interessanteren Folgen, meiner Meinung nach, auch eine der beliebtesten Folgen einiger Leute, die ich kenne. Und da zwar, kennst du mich wahrscheinlich nicht. Ja, es ist Geschmackssache, aber ich kenne einige Leute, die diese Folgen extrem toll finden. Und zwar geht es da gar nicht um Kaito Kuruba als Kaito Kid, sondern das Ganze spielt in der Vergangenheit, als Ran und Shinichi noch in die erste Klasse gehen. Dort begegnen sie nämlich eines Abends in der Schülerbücherei einem mysteriösen Mann, der ihnen mehrere Rätsel aufgibt. Und bei diesem Mann handelt es sich um niemand anderen als Toichi Kuruba, nämlich Kaitos Vater. Die beiden Kinder verfolgen die Rätsel natürlich auch mit Hilfe von Yusaku, der ja die ganzen Kanjis lesen kann. Das können Ran und Shinichi zu der Zeit ja noch gar nicht. Und Ran und Shinichi sagen dem natürlich auch erstmal gar nicht, dass die von einem mysteriösen Mann aufgefordert wurden, das Rätsel zu lösen, sondern dass ein Lehrer ihnen das als Hausaufgabe aufgegeben hat. Aber natürlich kommt Yusaku schon so ein bisschen dahinter. Und man erfährt in dieser Folge auch, dass Kaito Kid die Bezeichnung 1412 oder überhaupt die Bezeichnung Kid von Yusaku hat. Und wie Kevin eben schon sagte, dass sich aus diesen Buchstaben 1412, je nachdem wie man sie schreibt, das Wort Kid ergeben soll. Ja, aus den Zahlen, ja. Ah ja, aus Zahlen natürlich, ja, Zahlenbuchstaben. Okay. Ja, das war mal eine ganz andere Folge und sehr interessant, eben meiner Meinung nach. Aber danach geht's dann schon wieder mit einer der etwas spannenderen Kaito Kid-Folgen weiter. Und zwar nach dem spektakulären Luftspaziergang folgt Kaito Kid diesmal mit einer weiteren Illusion, nämlich teleportiert er sich inmitten einer Kreuzung, wo auch noch an allen Straßen Netze aufgehangen sind, dass er quasi in einem Käfig ist und nirgendwo mehr hin kann mit seinem Edelstein. Davon teleportiert er sich plötzlich auf das Dach eines Kaufhauses. Das Ganze ist natürlich auch wieder nur eine Illusion, die ich euch noch nicht verraten will, wenn ihr die Folge noch nicht geguckt habt oder den Fall oder noch nicht im Manga gelesen genau. habt. Genau. Ja, deshalb sage ich dazu jetzt nichts, aber auf jeden Fall war auch das wieder eine der spannenderen Folgen und der spannenderen Tricks, die leider in naher Zukunft gar nicht mehr so oft vorgekommen sind. Und zu diesen Zukunftsfällen sagt euch Philipp jetzt was. Genau, zunächst möchte ich aber noch ein paar Punkte zu dem Status zwischendurch einwerfen. Ja. Und zwar merkt man hier auch verstärkt, dass vor allem Jirokshi sehr eng mit Kaito Kid in Beziehung steht, also zwar nicht auf gutem Fuß, eher auf dem negativen, aber seine ganzen Schätze sind ja vor allem die Auslöser für die Auftritte von Kaito Kid geworden, mit Ausnahme des Hauses der 1000 Fallen, da ging es ja, meine ich, nicht darum, aber dem Fall, wo er als Mörder bezeichnet wurde, auch nicht, aber beim Luftspaziergang und der Teleportation steht vor allem Jirokshi im Zentrum und lockt Kaito Kid heraus. Und das setzt sich auch in Zukunft noch sehr stark fort, worauf ich jetzt eingehen werde. Und zwar geht es zunächst um einen Fall. Ich wollte eigentlich auch noch gerne was sagen. Klar, zwischen, gerne. Oder, ja, ich finde besonders auffällig, dass in der, wie wir es heute nennen, dieser Zwischendurchphase, dass diese eigentlich die, man möchte sagen, die kreativste ist, meiner Meinung nach. Wo Aoyama wirklich sich nicht lumpen ließen, einen Kracher nach dem anderen hervorgeholt hat, Teleportation, in der Luft herumlaufen, also das sind meine beiden Lieblings-Kaito-Kid-Fälle. Absolut. Da kann ich dir auch nur zustimmen. Das war so meine Lieblingsphase von Kaito Kid, wo ich so dachte, wenn ich in Japan wohnen würde und den Kid gäb's wirklich, ich wäre definitiv auch sein Fan. Ja, Romo Bianca, ich bin deiner Meinung. Aber vor allem, zur damaligen Zeit Jirokichi Suzuki noch als neu hinzukam, ich fand ihn sehr angenehm. Also mir hat es sehr Spaß gemacht, dass nicht immer Nakamori oder Nakamura, wie man sagen will, nicht immer nur er der Mann dahinter war, der Kaito gejagt hat, sondern noch eine zweite Person dazu kam, die ebenfalls mit viel Engagement und ja, also meine, ja, zwischendurch ist der beste Teil. Vor allen Dingen auch, weil ja Jirokichi nicht so viel von Nakamori hält und seinen Methoden. Also. Ja, die kämpfen so ein bisschen gegeneinander, aber doch noch miteinander gegen Kaito. Und das macht es echt lustig. Mittlerweile, also bei heute, wo Philipp gleich dann raufkommen wird. Vielleicht sollte ich erst kurz das heute vorstellen, ehe wir dann in die Diskussion einsteigen gut, können. Gut, ja, dann machen wir das so. Bevor jetzt hier schon der Zwischendurchteil als der beste angepriesen wird und ich dann noch meinen Heute-Teil vorstellen darf, der dann nicht mehr so gut ankommt. Total. Ich wollte es unbedingt noch loswerden. Ja, zunächst muss man eigentlich festhalten, dass es keinen so wirklichen Übergang zwischen der Zwischendurch- und Heute-Phase gibt. Das haben wir natürlich auch nur so eingeteilt hier, um eine Einteilung zu haben. Dennoch kann man das natürlich so machen, aber zwischen der Teleportation und dem ersten Fall, den ich jetzt vorstellen werde, liegt ja nicht so viel Zeit, von daher ist es eigentlich Quatsch, hier eine klare Grenze zu setzen, also die kann man früher oder später setzen, aber man merkt inhaltlich schon einen gewissen Übergang und der Übergang ist... Und ich möchte noch kurz sagen, ja? Ich fand schlau, dass wir aber die Grenze gemacht haben, weil früher, weil das ist die Grenze mit den Fällen, die wirklich noch in Deutschland zu sehen waren. Genau, da stimme also ich absolut Grenze zu. Also die Grenze möchte ich mal verteidigen. Ja. Weil die ist gut gewählt von die dir. Möchte ich auch verteidigen, denn Jirokshi ist ja auch ein klarer Einschnitt, den es gibt. Genau. Und da verändert sich ja auch das Wirken Verhältnis. Mit Kaito Kid. Oder Wirken, ja. Und bei meinem heutigen Teil ist es ja so, dass die Anzahl der Kapitel zu Kaito Kid reduziert wurde. Früher waren es ja 4 bis 5 Kapitel rund um einen Kaito-Kid-Fall. Jetzt hat Aoyama die Anzahl reduziert auf nur 3 Kapitel und ab und zu mal ein paar mehr. Stimmt. Aber im Grunde genommen 3 Kapitel, deswegen kam hier die Grenze. Und zunächst geht es um einen Fall, wo Nakamori sich mit Ran und Kogoro unterhält und ganz erstaunt feststellen muss, dass Kaito Kid wieder einen Diebeszug geplant hat, wovon Jirokishi noch gar nicht wusste, obwohl... Nee, Nakamori natürlich. Dass Nakamori davon nichts wusste, weil Jirokishi das irgendwie im Alleingang geplant hatte und nicht mit der Polizei abgesprochen hatte. Und trotzdem will die Polizei natürlich jetzt alles daran setzen, Kaito Kid dennoch zu fangen und macht sich auf zu Jirokishi nach Hause. Ja, wo sie dann versuchen, Kaito Kid zu fangen, allerdings immer auf Widerstand stoßen. Und ja, eigentlich ist dieser Fall schwer zu erklären, wenn man das Ende nicht vorwegnimmt. Daher denke ich, belasse ich es dabei. Ja, was du vielleicht noch erwähnen kannst, ist, dass halt Kaito Kid diesen besonders sicheren Tresor halt aufbrechen möchte. Ah ja, genau. Also es geht um den Tresor, der im Hause Suzuki steht und den Kaito Kid aufbrechen möchte, dabei allerdings erstaunlich leichtes Spiel hat, muss man sagen. Und im nächsten Fall geht es dann um einen Diebstahl mal wieder, also nicht um ein das sinnlose Aufbrechen eines Tresors. Naja, sinnlos nicht ganz, aber hier geht es jetzt um einen Diebstahl von Kirins Horn. Das ist eine antike Statue, die eben ein Horn hat, das besonders wertvoll ist. Also auch wieder Jirokishi mit dabei, der hier ein Juwel oder ein etwas ganz besonders Wertvolles ausstellt. Und diesmal sind nicht nur Jirokishi, Nakamori und die üblichen Verdächtigen dabei, sondern diesmal haben sie sich die Detective Boys zu Hilfe geholt. Nämlich Genta, Mitsuhiko, Ayumi, Ai und auch Konnen, die gemeinsam Kaito Kid schnappen sollen und dazu bewachen sie in einer abgelegenen Hütte 4 Säulen in einem Raum, die Kaito Kid alle betätigen muss, um an Kirins Horn zu kommen. Und wie es dann kommt, wird Konnen in diesem Fall ausgeschaltet, sodass dann Ai die Hauptermittlung übernimmt. Und wie das dann ausgeht und ob Kaito Kid Kirins Horn stehlen kann, das möchte ich hier an dieser Stelle noch nicht verraten. Ja, und im nächsten Fall geht es darum, dass Kaito Kid ausnahmsweise mal nichts klauen will, sondern er möchte seine Beute zurückbringen. Und dafür hat dann Jirokishi extra noch ein Museum eingerichtet und natürlich auch absperren lassen, damit Kaito Kid keine Chance hat, diese Gegenstände zurückzubringen. Oder er soll sie schon zurückbringen, natürlich gerne. Aber trotzdem möchte die Polizei Kaito Kid natürlich fangen. Ist ja die Aufgabe der Polizei. Und ja, wie erfolgreich Kaito Kid denn dabei ist, die Sachen zurückzubringen und ob es der Polizei gelingt, Kaito Kid zu schnappen, das könnt ihr dann gerne selber nachlesen im Band 70. Aber da Kaito Kid noch ein paar weitere Auftritte hat, dürfte eigentlich relativ klar sein, dass er nicht gefangen wurde. Und sein nächster Auftritt ist dann auch schon ein sehr denkwürdiger, und zwar im Mystery Train, den wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit im deutschen Manga hatten, in Band 78, wo herauskam, wer Bourbon ist und weitere Details mit der Organisation geklärt wurden. Da war Kaito Kid auch mit von der Partie und hat auch relativ entscheidend, muss man sagen, in die Haupthandlung eingegriffen. Dazu möchte ich aber nicht noch mehr sagen und springe über zum bisher letzten Fall, der im deutschen Manga präsentiert wurde rund um Kaito Kid, und zwar direkt im Anschluss an den Mystery Train Fall. Da war noch ein Fall dazwischen, den vergesse ich hier mal ganz schnell. Und zwar möchte er dort Anruf sozusagen von Jirokishi ein Juwel stehlen, der diesmal an einer Schildkröte festgemacht wurde. Und das ist die Blush Mermaid. Da stellt Jirokishi dann ein Riesenaquarium auf, hält diese Schildkröte dort drin und plötzlich geht auf einmal ein Vorhang hoch, sodass niemand mehr auf das Aquarium schauen kann. Und dann ist die Schildkröte spurlos verschwunden. Und wie das passiert ist, ja, das lest ihr dann am besten auch wieder mal selber. Genau, also in der heutigen Phase merkt man auch, dass Aoyama wieder versucht, ein paar neue Elemente einzubringen, beispielsweise die Detective Boys als Gegner von Kaito Kid, was es ja vorher so noch nicht gab. Und auch der Fall mit dem Safe ist natürlich sehr belebend, muss man sagen, wenn man die Auflösung kennt, die ich euch ja noch nicht präsentiert habe. Ihr werdet die aber hoffentlich kennen. Und ja, aber auch der Mystery Train war ja ein riesiger Versuch in Richtung Neuerung. Mit genau, ja. Also der Mystery Train war ja das Nonplusultra von Neuerung, das dann aber auch bei den Fans sehr schlecht ankam, weswegen außer Aoyama bei mir kam Anime. Es sehr gut an. Ja, im Anime, meine ich, kam das relativ schlecht an. Im Manga war ja noch ein richtiger Hype da drum, aber beim Anime war das ja mehr oder minder mit, ach hier, dies und das ist ein bisschen kurz geraten und der Zeichenstil ist so schlecht geworden. Ja, aber es ging, also der Auftritt von Kaito Kid kam schon sehr geteilt an, auch im Manga. Und im Anime wurde der ganze Fall ja sowieso verteufelt. Das ist aber, denke ich, ein anderer Punkt. Aber Aoyama hat ja auch direkt nach dem Mystery Train-Fall angekündigt, dass Kaito Kid dann in Zukunft nicht mehr in die Haupthandlung von Detective Conan, also sprich da in die... Da hast du jetzt schon was angesprochen, genau, für die Zukunft. Organisationsfälle eingreifen wird. Ja, und ein weiterer Punkt ist natürlich noch, dass Kaito Kid hier sehr stark zu Verkleidungen zurückkehrt. Also Kaito Kid tritt eigentlich in letzter Zeit selten als Kaito Kid selber auf, so wie es noch bei der Teleportation oder beim Luftspaziergang der Fall war, sondern verkleidet sich immer als irgendjemand, so wie früher, was Olli ja schon gesagt hatte. Und dann gilt es herauszufinden, huch, wer ist Kaito Kid denn jetzt hier unterwegs? Und wen kann ich in die Wange zwicken, damit ich herausfinde, dass es Kaito Kid ist? Das ist eigentlich so das Hauptmerkmal, das die aktuellen Kaito Kid-Fälle wieder auszeichnet. Ja, aber es gab ja auch noch ein paar Schwächen. Also eine große Schwäche finde ich den Fall in Band 68. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich ihn gelesen habe, als der Band neu war, Kirin Zorn. Da kam ja dann eine Seite von Kaito Kid zum Vorschein, die so niemand je erahnt hat und die ich bis heute auch und für immer verteufeln werde. Er hat ja Conan einfach mit einem Elektroschocker ausgeschalten. Also es hieß immer auch, Nakamori hat Kaito immer verteidigt. Er würde niemals Gewalt anwenden. Er könnte niemals jemanden umbringen. Er könnte nie. Und das war dann schon eine herbe Enttäuschung für mich. Der Kirin-Fall hätte so gut werden können, meiner Meinung nach. Aber das hat mich für mich wirklich enttäuscht, ja. Ja, ich glaube, es war nicht Goschos Absicht, dass das glaube ich auch, dass Kaito Kid da gewaltbereit rüberkommt. Es ist nur einfach für einen Autor immer total schwer. Du hast die Idee, okay, Conan ist nicht dabei. Die Frage ist, wie schaltet man den jetzt aus? Und in dem Sinne wird der Elektroschocker auch in vielen Fans deshalb direkt so als, ja, gut, ist ein als harmlos übergegangen sein. Da hat jetzt keiner so richtig drüber nachgedacht, dass das ja eigentlich im realen Leben hier extreme Körperverletzung wäre. Ich denke ja, genau wie Bianca schon sagte, ging es darum, irgendwie Conan aus dem Verkehr zu ziehen, um mal einen etwas anderen Fall zu haben. Und das Mittel war dann hier der Elektroschocker, wobei man auch einfach eine, sag ich mal, Krankheit oder sowas, wir auch genau. häufig hatten, nehmen können, wollte er hier anscheinend nicht und hat dann Kaito Kid zur Waffe greifen lassen. Naja. Bin ich sehr unzufrieden damit. Immer noch und für immer. Gut, das ist dann deine persönliche Meinung. Ja, ist sie. So, dann würde ich mal sagen, bevor wir uns hier schon in der Diskussion verlieren, steigen wir nochmal offiziell dort ein und schauen mal, wie wir denn die Kaito Kid-Auftritte in Zukunft bei Detective Conan gerne hätten, also so wie früher, so wie zwischendurch, so wie heute. Kevin hat ja schon angeschnitten, dass er höchstwahrscheinlich gerne mal wieder ein Luftspaziergang hätte, oder? Ja, in der Tat. Also es darf ruhig wieder etwas mehr Magie sein. Das fehlt. Das fehlt. Ich finde es da vor allem auch sehr entscheidend, wenn man sich die Abstände zwischen den einzelnen Kaito Kid-Auftritten anguckt. Früher, wie ich ja schon sagte, war es ja ein Abstand von Band 30 zu 44, also ganze 14 Bände meinetwegen. Heutzutage kommen eigentlich alle drei Bände auf einen Kaito Kid-Fall. Band 68, 70, 64, also da taucht Kaito Kid eigentlich schon nicht mehr als Stargast, sondern als Stammgast auf. Und das macht die ganzen Auftritte natürlich ein bisschen langweiliger, sag ich mal. Ja, das teilt ja auch die Meinung der Detective Conan Fans ein wenig, die sagen, das sind zwei verschiedene Manga und gerade dann, wenn Leute Kaito Kid eh nicht so gern haben, ist das für die immer ein bisschen doof, wenn er so oft da auftaucht, wohingegen auf der anderen Seite den Kaito Kid-Fans es gar nicht oft genug sein kann, wie oft der denn auftaucht. Und er könnte am besten noch öfter kommen. Ja gut, man kann es ja nie allen recht machen. Aber was man kann, ist genauer schauen, wie möchte ich denn Kaito Kid auftreten lassen? Wie möchte ich ihn denn das Objekt stehen lassen? Soll er überhaupt stehen? Ich denke gerade die Blush Mermaid, ganz, ganz aktuell für Deutschland, habe ich schon mal gesagt in einem anderen Podcast, glaube ich, das war kein Diebstahl, das war keine Zauberei, es war... Normaler Diebstahl. Was hab ich denn gesagt? Das wirst du am besten wissen, denke ich mal. Hört's euch am besten nochmal an. Genau, jetzt gerade weiß ich nicht mehr. Es war bei der Blush Mermaid zum Beispiel keine Art magischer Diebstahl. Das war ja nur so räuberische Erpressung. Ah, also, räuberische Erpressung, wer den Fall kennt, also das war ja, das kann jeder. Man muss nicht kalte Kind heißen, um sowas machen zu können. Dann sagt man, hier, wenn nicht, dann, oh, okay. Und schon, also wenn das Magie war, dann pumpst du dich mal ins Gesicht. Magie sowieso nicht, er ist Illusionist. Oh. Ja, Moment mal. Entschuldigung, also, Kaito Kid. Ja. Doch, er sagt doch selber, dass das alles Illusionen sind. In Detektiv Conan Manga gibt's ja richtige Magie gar nicht. Ganz im Gegensatz zum Kaito Kid Manga, wo eine seiner, ich sag mal, Gegnerinnen oder Klassenkameradinnen eben eine echte Magierin ist. Das Ganze gibt's im Conan Manga nicht, weil der zu realistisch ist. Und da sagt Kid dann auch, ja, was ich mache, das sind Illusionen. Ja, das stimmt natürlich. Stimmt, aber ja. Dem würde ich mich dann auch gleich ja anschließen. Er hat ja dann auch im Nachsatz gesagt, dass halt diese Illusionen, die er vollzieht, dazu da sind, um andere halt zu verblüffen und in ihren Bann zu ziehen. Ja, also, Moment mal, wenn die Blush Mermaid euch verblüfft hat, dann seid ihr... Darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Ich wollte jetzt mehr auf die Illusion bei der Teleportation und dem Luftspaziergang hinaus, weil das sind ja auch wirklich Dinge, die es in Wirklichkeit gar nicht, die kann man ja gar nicht vollziehen. Man kann nicht als normaler Mensch durch die Luft gehen oder sich wohin teleportieren. Und gerade das macht es meiner Meinung nach so spektakulär an Kaito Kids Auftritten, dass er ja unmenschliche Dinge quasi vollbringen kann. Ja, und dass man überlegt, wie hat er das zum Teufel nochmal gemacht? Ja. Wie kann er dann in der Luft spazieren? Was nicht möglich ist, aber eben doch logisch, also im Sinne von Detektiv Conan eben logisch, funktioniert. Ja, also das sind schon extreme Tricks. Ich denke, dass da selbst ein Copperfield Probleme mit hätte in der realen Welt. Klar, das war... Ja, da habe ich auch schon geguckt, wow, das ist jetzt extrem interessant. Und allein auch Kids Verkleidungskunst. Ich kenne keinen, der sich im echten Leben so gut verkleiden kann. Und so schnell, ne? Ja, das ist bei Detective Conan ja auch ein Punkt, der eher unrealistisch ist, den man aber so hinnehmen muss, weil Detective Conan einfach darauf aufbaut. Also ich finde auch, das muss man darauf hinnehmen. Und das ist ja auch so gedacht als Manga, als... Ja, auch in anderen Fällen gibt's natürlich Tricks, die nicht als realer Trick, also im echten Leben funktionieren würden. Wir hatten da ja neulich diesen Fall, wo einer 4 iPads genommen hat im Fahrstuhl. 4 Tablets. Ja, oh, Entschuldigung. Wir dürfen keine Werbung machen. Das funktioniert natürlich schon, wenn man uns zahlt dafür. Aber im Leben funktioniert das auch nicht. Also ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Ich auch nicht. Und genauso sind natürlich auch diese anderen Fälle hier zu sehen, eben im Rahmen von Detektiv Conan. Da darf man nicht zu viel Wert drauf legen. Und worauf ich noch hinaus wollte, ich finde es auch sehr entscheidend, wie Nakamori und Jirokshi mit in die Fälle eingebaut werden. Ich meine, im heutigen Bereich ist es ja eher so, dass sie mehr als Mittel zum Zweck da sind. Ich meine, Jirokshi eher so als, wir brauchen jemanden, der irgendwas hinlegt, damit Kaito Kid auftaucht. Und Nakamori dann als irgendeine Figur, die hinter Kaito Kid herläuft und ihn nicht kriegt. Also ja, da so ist, es ja ist eine viel größere Charakterentwicklung möglich, die Aoyama aber irgendwo verhindert. Indem er einfach nur Kaito Kid auftreten lassen will, damit meinetwegen sich die Shonen Sunday oder die Manga-Bände besser verkaufen, weil Kaito Kid dann noch mit draufsteht. aber das ist dann ja nicht das, was Kaido Kid früher war. Also es ist eine erstaunliche Stilentwicklung, die da hingelegt wurde. Du sagst, was ich immer gedacht habe, ja? Ich meine, also die ersten Auftritte, die Olli ja hier angeschnitten hatte mit dem Black Star oder den Hobby-Magier-Treffen, da ging es, glaube ich, mehr noch so darum, herauszufinden, wie Kaido Kid in Detective Conan auftreten soll oder kann. Oder kann, ja. Denn er hat ja in seinem eigenen Manga ja eine ganz anderen Stil. Da ist er ja mehr auf Magie aus, Bianca hat es ja schon gesagt. Und mehr auf Comedy auch, ne? Also ja, der eigene Manga ist, ich muss es mal sagen, urkomisch. Also was da für Dinge passieren, das würde bei Conan gar keinen Platz haben in der Form. Und hat er auch gar nicht. Während Kaito bei Conan meiner Meinung nach sehr arrogant, schnöselig und ein kleiner Idiot ist, ist er bei sich selbst ein aufgeschlossener, lustiger, charmanter Kerl, der einfach mich begeistert. Vor allem der Witz ist es, der Kaido Kid irgendwie zu Kaido Kid macht und der bei Detective Conan nicht wirklich rüberkommt. Bis gar nicht, würde ich sagen. Richtig. Also wenn man nur Kaido Kid Detective Conan kennt, da kennt man nur die eine Seite der Medaille und die andere... schlechtere. Das ist dann deine Meinung. Okay, stimmt. Ich finde beide auf eigene Weise irgendwie toll. Also, ja, natürlich kann Kaido Kid in Detective Conan nicht als lustig auftreten, der irgendeinen Quatsch macht. Sonst wäre es ja keine Konfrontation zwischen Conan und Kaido Kid. Das ist natürlich darauf dann mehr aus in Detective Conan, klar. Nur im eigenen Manga kommt mir ebenfalls viel pfiffiger vor. Und wie du sagst, heute, im Abschnitt heute, ist Kaito eben mehr so ein zum Verkaufsargument avanciert. Und früher war eben ein Highlight. Naja, was heißt Verkaufsargument? Naja, so oft wie er vorkommt. Ja, entweder ist es wirklich so, dass Gosho sagt, okay, ich mach das jetzt mal, weil dann Kid-Fans die Conan-Mangas kaufen, oder er macht das eben auf Wunsch der Fans, die das gerne hätten und nicht, weil er gerne das Geld hätte. Ich glaube eher, wie Philipp gesagt hat, das ist auch meine Meinung eigentlich, eher auf Wunsch von Shogakukan, also den Herausgebern der Shonen Sunday. Also da wird auch Druck dahinter sein irgendwo. Hey, mach mal was. Ich kenne, oder wir alle kennen die offiziellen Verkaufszahlen nicht. Aber wenn Kaito mittlerweile so oft vorkommt, dann kann ich, ich kann mit Recht vermuten, dass Kaito eine verkaufsfördernde Präsenz ausstrahlt, ja. Ich bin gerade irgendwie dabei, Kaito Kid immer ein bisschen in den Haupthandlungskontext einzuordnen, denn ich könnte vermuten, dass Kaito Kid immer dann auftritt, wenn die Haupthandlung mit meinetwegen Bourbon oder Wermut irgendwie ein bisschen zum Erliegen kommt und da es nicht so wirklich vorangeht, dass Aoyama dann irgendein anderes Highlight einbauen will oder muss, meinetwegen. Muss. Da können wir doch noch drüber streiten. Kevin ist eher für muss. Dass da irgendwas ist, was gut ist. Und vor allem in letzter Zeit ist er ja häufig aufgetreten, wo ja auch in der Haupthandlung eher weniger passiert ist. Ich meine, wir hatten einen Auftritt von Bourbon, dann manchmal Subaru Okiya. Bis zum Mystery Train war ja aber eher wenig, sage ich mal. Na, seit Sera aufgetreten ist, hat sich das ja ein bisschen weiterentwickelt mit der Haupthandlung. Aber da trat Kaito Kid dann auch nicht mehr auf. Erst dann im Mystery Train wieder. Und davor war Kaito Kid sehr häufig zu sehen, wo die ganze Haupthandlung eben eher schwach war, sage ich mal, wo wenig passiert ist. Aber da weiß man natürlich noch nicht, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Wenn da jetzt auch die Haupthandlung stärker ist, ob Kaito Kid dann wieder schwächer ist oder ob beides sehr stark ist. Das weiß ich nicht. Das für mich sehen. Persönlich kommt es so vor, aber ich glaube, es hat noch was mit meiner Kindheit oder mit unserer Kindheit, dass früher für mich viele normale Fälle stark waren. Ja, einfach stark waren an sich. Auch, ja, gewalttätiger. Weil man unvoreingenommen war, ja. Ja, und dass einfach Kaito nicht, wie du sagst, so ein Mittel zum Zweck, sondern eher so als, hey, wir hatten gerade ein Highlight, wie wär's mal mit einem anderen Highlight? So wie eine Art Highlight auf Highlight folgen lassen. Da war grad Bam, und dann, oh, Kaito, er kommt jetzt. Und heute ist er, Kaito kommt jetzt. Ah, okay. Ich habe mich früher eher gefreut über Kaito. Auch weil ich früher immer erwartet habe, oh, was macht er denn dieses Mal? Aber wenn ich jetzt Kaito lese, dann denke ich mir, okay. Also er ist so mehr zur Normalität geworden. Ja. Das kann ich auch bestätigen. Es kann natürlich sein, dass Aoyama irgendwo mal irgendwelche magischen Tricks aufgeschnappt hat. Also so halbe magische Tricks, wie jetzt im aktuellen eben mit der Blush Mermaid oder sowas, wo er sich irgendwas ausgedacht hat. Mhm. Und das aber nicht als großen Fall verpacken kann. Aber er hat ja sonst keinen anderen in seiner Serie, der irgendwie Magie oder Illusionen anwenden kann. Dann muss eben Kaito Kid dafür herhalten. Das kann natürlich auch gut sein, dass er dann diesen 0815 Illusion oder Magietrick dann eben durch Kaito Kid nur verkaufen kann, um diese Idee in Negative Content unterzubringen. Er könnte kann ja natürlich auch eine Möglichkeit Fall sein. Mit so einem normalen Zauberkünstler machen, so Mord in der Zaubershow oder so. Da hätte man ja auch durchaus. Ja, wobei sich. Da fragen sich Leute, warum das denn nicht Kaito Kid richtig ist. Also, ich würde dann sagen, Moment mal, warum hat er jetzt kein Kaito Kid hier reingemacht? Wäre doch gut gewesen. Also ein Mord in der Zaubershow wäre ja schon mal total interessant, aber wenn der Kaito Kid auftreten würde, ich glaube, das kann der gar nicht machen, weil der bestimmt polizeilich gesucht ist. Ja, nicht nur bestimmt, ja, er ist sehr gesucht, ja, seit mit Jahren. Mit so ne? Most Wanted-Zetteln, wie bei One Piece. Ja. Für 2 Millionen Berries oder was? 300 Millionen? Ich glaube 300 Millionen. 300 Millionen, ja. Ja, genau. Ruffy, ja, 200 Millionen Berries. Ja, also... Ja, es ist ein schwieriges Thema und würdet ihr denn sagen, dass, um mal aufs Thema des Podcasts heute zurückzukommen, dass Kaito Kid mittlerweile an Zauberkraft verloren hat? Oder hat er immer noch Zauberkraft, aber zeigt sie momentan nur nicht? Er hat sie verloren, meiner Meinung nach. Nicht, es ist nicht seine Schuld. Es ist die Schuld von Aoyama, also. Ja, das natürlich sowieso. Ne, also, Aoyama ist immer schuld. Also ich möchte jetzt nicht sagen... ich sage das, weil ich Kaito nicht mag, sondern einfach, weil Aoyama es übertrieben hat. Aber mal angenommen, er würde jetzt Kaito Kid, sage ich mal, für 10 Bände ruhen lassen. Dann ist es ja keine Garantie dafür, dass nach 10 Bänden auf einmal wieder alles gut ist. Das nicht, nee. Aber wenn er mal wieder mit einem richtigen Kracher um die Ecke kommt... Ja, mit einem richtigen Kracher kann aber auch einen Kapitel nach dem letzten Kaito Kid Fall kommen. Weißt du, wie ich meine? Nee, das heißt, ganz. Gosho bringt einfach keine Kracher mehr raus. Genau, er bringt einfach keine Kracher mehr raus. Generell nicht? Oder generell nur bei Kaito Kid nicht? Ja. Nee, bei Kaito Kid nicht. Da bin ich aber ein bisschen anderer Meinung. Okay, erzähl deine Meinung. Wenn du den Mystery Train Fall gesehen hast, wenn du den letzten Vampir-Fall gelesen hast, um mal auf der deutschen Ebene zu bleiben, dann finde ich schon, dass da auch Aoyama noch Entwicklungspotenzial hat, also ja, dass er sich was weiterentwickelt. Passiert dann? Und was passiert dann? Wie, Leute wie dann? Du kommen dann und sagen, das wollen die nicht. Was wollen die nicht? So Mystery spannende Fälle? Train? Mystery Train? Ja, natürlich, das ist ja der Punkt. Wenn du jetzt als Conancast-Mitglied im Forum und als Administrator von Conan News überall immer liest, was andere Leute denn dazu denken und wenn du vorher schon bisschen voreingenommen an die Fälle herangehst, wenn du was über den Mystery Train weißt, bevor der Fall rauskommt, wenn du was über den Vampirfall weißt, bevor er rauskommt, dann ist natürlich klar, dass man da ganz anders liest, als man früher gelesen hat, wo man einfach nur den Manga hatte und dann einfach den Manga gelesen hat und sich dachte, boah, ist das cool. Da war ich begeistert, ja. Das kommt natürlich auch auf die Umgebung an und ich denke, dass wir da, dass die Fälle nicht unbedingt schlechter geworden sind. Also wenn wir einem, sag ich mal, 14-Jährigen oder 16-Jährigen die aktuellen Conan-Fälle vorsetzen, könnte ich mir auch vorstellen, dass... Er sie mag. Er sie ja, mag. Ja, aber gut, mögen ist ja schon mal ganz okay, aber es geht ja auch darum, wir vergleichen ja immer, wir müssen ja auch vergleichen. Ich meine, was soll ich machen? Soll ich alle meine Mangas bis Band 70 wegwerfen und Erinnerungen löschen lassen und irgendwie, ich würde es gern machen. Aber dann, ob ich dann... Musst du mal die Organisation fragen, ob sie Mittel hat. Den Blush Mermaid-Fall plötzlich mehr mögen würde. Nein, würde ich nicht. Nee, ich denke, also auf Kaito Kid bezogen, denke ich auch nicht, dass es so sein würde. Also, ich finde den Mystery Train-Auftritt von Kaito Kid auch nicht herausragend. Ich finde ihn eher unterdurchschnittlich, um dabei zu bleiben. Blush Mermaid oder die anderen Fälle waren auch nicht so gut. Aber ich denke, Aoyama hätte durchaus noch das Potenzial, einen weiteren Kracher mit Kaito Kid zu bringen. Ich wünsche es ihm. Es gibt so viele Magier auf der Welt, also wirklich, auch berühmte Magier auf der Welt, wo sich irgendein Müll abgucken kann. Ich kenne die alle eh nicht, diese... Bei Super RTL lief ja, mal so eine Serie. Der mit der Maske. Der Magier, der so alles aufdeckt. Ja, der alles aufdeckt. Warum schaut er nicht mal die Serie und baut es dann ein? Vielleicht kann er kein Deutsch. Ja. Oh. Bin ich hier der Einzige mit der Meinung, dass Kaito Kid nochmal an richtigen Kracher landen kann? Nein, ich gehöre auch noch dazu. Und ich persönlich fand jetzt auch den Fall mit der Blush Mermaid gar nicht so doof. Zumindest so lange, wie ich mich gefragt habe, wo zum Geier die verdammte Schildkröte hin ist. Deshalb, also ich finde die Fälle immer noch gut und ich komme nicht darauf, wie die aufgelöst werden. Und so doof wie die sind, kann man nicht drauf kommen. Also ich finde die Fälle, die neueren Kaito Kid Fälle jetzt auch nicht schlecht, aber im Vergleich wirklich zu zwischendurch und zu früher, also da finde ich auch, dass sie nachgelassen haben und ich denke, also ich bin da sehr auch stark nachgelassen, ja. Philipps Ansicht und Kevin, dass ich hoffe, dass Kaito Kid irgendwann nochmal durch Goshos Feder mit magischen Momenten wieder zurückkehrt. Das kann er auch. Also, wenn Gosho das will, Ich würde mir auch nach langer Zeit mal wieder so einen Fall wie in der Villa Abenddämmerung wünschen, ja, wo einfach ganz viele Detektive zusammenkommen und irgendwie was machen. Da hatten wir im Band, keine Ahnung, 54 oder so, hatten wir nochmal so einen Fall, wo auch die ganzen jungen Detektive zusammengekommen sind. Das war cool. Und das finde ich sehr klasse. Cool. Also, warum schreiben wir Aoyama nicht mal einen Fanbrief? Ja. Aoyama, Gosho, Meitante, Conan, Kaito, Kito. In den Brief packen wir einfach einen USB-Stick mit diesem Conan-Cast rein. Ja. Übersetzt von Marcel alleine. Nee, von Josef Schanel. Der macht den Dolmetscher die ganze Zeit so. Warum nicht Josef Schanel? Ja, Josef Schanel. Ja, dann eben auch den, aber der arbeitet leider oder nicht. Oder Matthias Wissnet, ja, die sind beschäftigt mit Rechtschreibfehler verbessern. Ja, sollen sie mal bleiben, ne? Gut, ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist Kaito Kids eigener Manga und die Frage, ob er denn dort auch an Zauberkraft verliert. Schwer zu beurteilen. Der hat da im Moment gar keine. Eben. Ja, natürlich, es gibt ja zwei neue Kapitel, die noch nicht in Deutschland erschienen sind. Aber nach den ersten drei Bänden von 1990 bis sonst was. 88, oder? Oder 90? Ja, kann auch irgendwo da, also vor Detective Conan auf jeden Fall. Lange Pause, bis 2006 der vierte Band rauskam. Und da könnte man natürlich auch urteilen, ob Kaito Kid hier an Zauberkraft verloren hat, ob er noch so stark ist wie früher. Ich meine, dass die Fälle alle in den Mangas, die bisher rausgekommen sind, durchschnittlich gleich gut oder auch weniger gut sind. Also gerade weil Kaito Kid eben so ein Manga ist, wo jedes Kapitel sein eigener Fall ist und es ist lustig und er hat eben mehr Möglichkeiten als bei Detektiv Conan, wo die Welt ziemlich realistisch ist. Ja. Deshalb würde ich sagen, das ist Kaito Kids Manga ist total unabhängig von Detektiv Conan. Ja, das sowieso, aber ich finde, in einem Punkt gebe ich dir recht. Ich finde den Kaito Kids Manga sehr konstant von der Qualität. Das meine ich. Ja, das betone ich auch gerade. Und das ist die große Stärke am Kaito Kid Manga. Er ist immer lustig, er hat immer seinen Freiraum, auch durch Akako, weil sie ja eine echte Magierin ist, eine echte Hexe, wie es in der Realität gar nicht geht. Das gibt nochmal so, wie du sagst, neue Freiräume mit rein. Und ja, so ist es einfach, wie du sagst, ja. 2006 ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Denkt ihr denn, dass Kaito Kid immer noch so konstant wäre, wenn Aoyama jetzt, heute, oder in den nächsten Wochen meinetwegen, noch einen weiteren Band schreiben würde? Also mal von den beiden Kapiteln, die jetzt bisher erschienen sind und die wir noch nicht kennen, abgesehen. Glaubt ihr, dass Aoyama auch hier noch weiterhin so konstant bleiben könnte? Oder würde Kaito Kid dann auch seine Zauberkraft verlieren? Wir hoffen es einfach mal. Also ich traue es ihm zu, dass es konstant bleiben könnte. Ich kenne die beiden Kapitel nicht, die neuen. Ich hab's ja auch schon wieder vergessen. Ist auch schon eine Weile her, ja, 2011 meine ich. Aber ich traue ihm wirklich ganz arg zu. Ja, bei Kaito Kid, bei Menschen Kaito, kann er konstant bleiben. Dass er dann so einfach den Schalter umlegt und sagt, jetzt mache ich Kaito Kid und jetzt bin ich wieder lustig? Ja, ich das ist meine Meinung. Ich bezweifle das so ein bisschen. Ich schätze mal, dass auch hier wieder dass es hier einen Einbruch geben könnte, weil zu viel von Aoyama erwartet wird und dass er damit nicht zurechtkommt. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass er denn diese Comedy verliert. Also, ich habe gerade mal geguckt, die letzten paar Kapitel, die letzten beiden aus vier sind von 2007 und dann die davor sind von 2002 und ich habe das so aber kaum gemerkt. Also, als ich dann vier gelesen habe, das wäre mir so kaum bis gar nicht aufgefallen. Von 2002, 2007, wegen mir 2015 oder 16 irgendwann mal. Also ich bleibe dabei, ich traue ihm das zu. Ja, sagen wir auch zuzutrauen ist es ihm. Es ist leider auch vielleicht zuzutrauen, dass es eben nicht so gut wird, aber hoffen wir es einfach mal nicht. Wir können das ja jetzt noch nicht sagen. Klar, sagen können wir es noch nicht, wir können nur spekulieren, genau. So wie immer. So, und ich spekuliere, das geht jetzt alles so weiter und wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Ja, dann ja genauso. Dann haben wir alle Pech gehabt, ja. Ja. Was hat denn Olli noch? Ich glaube, Olli hat nichts, oder? Olli ist verzaubert. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass halt sich Kaito Kid jetzt aus Konnen sogar wieder stärker zurückzieht, eben auch durch die Reaktion darauf, dass Kid halt in dem Mystery Train viel eingegriffen hat, dass er dann sozusagen jetzt von seinen Auftritten, die er vorher hatte, wo er halt quasi in jedem zweiten Band gefühlt aufgetreten ist. Ja, aber Moment mal, die Flash Mermaid war danach, nach dem Mystery Train, oder? Ja, kurz nachher. Das war sehr schnell nach, oder? Das, ja, unmittelbar. Das Meinst ist nur ja so jetzt nur mein Einwurf, mein kleiner, deine Theorie. Danach, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie es halt weitergeht. Ja, der Fall mit der Blush Mermaid hatte ja auch was dann mit Sera zu tun. Also, und ich denke mal, kann mir auch gut vorstellen, dass Gosho sich jetzt halt diese Kritik von dem Kaito Kid hat in Conan nichts als Hauptcharakter zu suchen quasi zu Herzen nimmt und dass er dann halt deshalb jetzt vielleicht auch wieder in die Richtung sozusagen von früher geht und das Kid halt dann wirklich, ja, seltener halt auftritt, eben auch unter dem Hintergrund, dass er eventuell halt den Kid wieder so als Illusionist und Magier auftreten lassen möchte und da vielleicht auch erstmal wieder auf Ideenfindungsphase geht. Also ich wäre auf jeden Fall für diese Entwicklung, weil ich sag mal so, die Fälle wie Kid hat halt heute ist, also da ja finde ich halt auch, dass er an Zauberkraft verloren hat, weil wirklich seine Magie in dem Sinne bis jetzt auf, dass die Schildkröte verschwindet aus dem Aquarium, sonst nicht großartig was an Magie gelaufen ist. Es ist ja alles keine richtige Magie. Also. Nein, aber vom Gefühl her, also wenn er in der Luft läuft oder sich teleportiert, das fühlt sich ja schon beim Lesen an wie Magie, wie was Geheimnisvolles. Das stimmt natürlich, aber wenn auf einmal eine Schildkröte aus dem Aquarium raus ist... Oh mein Gott! Hätte er lieber einen Elefanten aus dem Zoo verschwinden lassen sollen, oder was? Also Nein. Im Prinzip ist es das Gleiche. Also es ist eine kleinere Stufe von Magie, kann man so sagen. Ja, genau. Ja, wie so ein Trick mit einer Münze, die dann plötzlich hinter deinem Ohr wieder auftaucht. Das sind ja schon solche Taschenspielertrends. Mit denen will ich kalte Grenzniveau singen. Also ja, ne, jetzt machst du aber ihm alle Ehre. Ja, aber. Ja, wieso? Die Tricks machst du doch auch mit Augen. Ja, ja, also wenn du das schon so vergleichst, ja, so gemein war ja nicht mal ich ja, schon aber ihm heute. Ich wollte gar nicht gemein sein, ich wollte nur sagen, dass das auch Zaubertricks sind. Und das mit hat er früher öfter mit seiner Rose aus der Hand gemacht, dem er dann öfter mal Yuki Kor gegeben als Kind, hat. Als Kind, ja. So. Ja. Ja, es war der sechs oder so. Kaito Kids eigene Manga macht das auch. Wie Colin sagt, ne, um die sieben, ne? So um die sieben. Ah ja, okay. Aber es ist immerhin eine Nummer, die gut bei den Mädels ankommt. Ja, scheinbar. Oh ja, deshalb hat er auch unheimlich viele weibliche Fans. Und ein paar Fanboys. Was sich aber auch erst im Laufe der Zeit entwickelt hat, also diese ganze Fangemeinschaft, auch also in der Serie jetzt, dass da alle sagen, oh, Kaito Kid muss gewinnen und nicht die Polizei. Das hat sich auch erst seit Jirokshis Auftritt entwickelt und setzt sich ja eigentlich so bis heute fort. Also das ist eine Entwicklung, die ganz konstant ist. Meine Frage von mir, wie findet ihr es, dass Kaito Kid nicht mehr in die Hauptgeschichte von Conan eingreift? Weil ich hatte und einige andere auch immer daran gedacht, dass es irgendwann ein Superfinale geben wird und Kaito Kid hilft mit und jetzt kann ich diese Illusion schon mal wegschmeißen. Also ich finde es gut, dass er endlich geklärt hat, dass die Organisation aus Kaito Kid und aus Detective Conan unterschiedliche sind. Es war ja früher immer eine Theorie da, dass das die gleiche sein könnte. Und jetzt ist klar, das sind verschiedene. Kaito Kid jagt seine eigene Organisation und Detective Conan, also Conan Edogawa und das FBI und die CIA jagen die andere Organisation und Kaito Kid will sich da nicht weiter mit einmischen. Also Kaito Kid war ja der Stargast und als Stargast hat er da nichts zu suchen, bin ich der Meinung, nach wie vor. Ja, die Argumentation kann ich so beinahe komplett übernehmen. Bis auf den Schluss, ne? Ja, also, ich weiß nicht ganz. Also, einfach so zu sagen, okay, das war's, Feierabend. Wenn ich an die Filme denke, ich glaube Film 3, ne? Ja. Wo er Einfluss hatte. Und eben jetzt den Mystery Train zum Beispiel. Also, sorry, warum ist bei Film 3 nicht jeder schon an die Decke gegangen? Ist ja vielleicht. Vielleicht haben wir es damals nicht mitbekommen. Oder, okay. Das lass ich gelten. Ja, gut. Dann kann ich mich im Großen und Ganzen hier anschließen, ja. Ja, also ich würde mich da auch Philipp anschließen. Ich finde es halt gut, dass ja Kaito Kid jetzt nicht als Hauptcharakter sozusagen dann in Detektiv Conan die Hebel mitbetätigt, weil, wie ich ja schon mal in einem Podcast gesagt hätte, wäre Kaito Kid ja dann als Verbündeter sowieso viel zu mächtig, weil er kann sich ja dann einfach mal eben so als Jin verkleiden und keinem würde es vielleicht, außer Wermut, würde es vielleicht keinem groß auffallen, weil er ja so perfekt das alles nachmachen kann. Und dann denke ich mal... Naja, Moment mal. Er weiß ja gar nicht, wer Jin ist. Ja, aber wenn wir jetzt mal dann... Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber wenn wir dann halt mal irgendwie davon ausgehen, es könnte so sich so zutragen. Also da halte ich dann Kaito Kid sozusagen als zu mächtigen Verbündeten. Und wie gesagt, daher finde ich es halt auch gut, dass er, ja wie gesagt, so kleine Gastauftritte hat. Das ist auch gut, das soll er ruhig weiter behalten. Aber der Hauptstar in seinem eigenen Manga soll er halt auch bleiben und Shinichi bzw. Conan soll das in seinem Manga bleiben. Ich habe ehrlich gesagt da auch noch eine Art Zweifel. Wenn die Fans schon so sagen, nee, das war's, und er auch dann sagt, nee, das war's. Ich habe Angst, dass er, also Aoyama selbst, seinem Kaito eine noch untergeordnetere Rolle gibt. Dass sie ihn noch unwichtiger erscheinen lässt. Wieso? Und eventuell sogar noch schlechtere Fälle gibt. War ja bisher auch nicht so. Also die ganze Teleportation und so weiter geschah ja unabhängig von dem Auftritt in der Haupthandlung. Ich weiß nicht, was ich meine, einfach weil er so in dem Gedanken drin ist, hey, er darf nicht irgendwie irgendwas. Ja. Das muss ganz einfach sein und überhaupt steht, und. Aber das steht ja nicht im Manga drin. Also von Aoyamas Denkweise natürlich, aber als Leser ordnest du ihm ja diese untergeordnete Rolle jetzt zu, weil du weißt, er wird nicht weiter in die Haupthandlung eingreifen. Gut, da hast du recht. Wenn andere das lesen und das nicht wissen. Aber es ist meine Befürchtung einfach, dass er irgendwie zu... Ja, ich kann es schwer beschreiben. Das ist Aoyamas Sache, was er denn daraus macht. Aber ja, klar, deine Befürchtung verstehe ich. Ja, was ich schade finden würde, wenn er Kaito Kid dann eben eine eher untergeordnetere Rolle... Ja, würde. Ich auch. Also er kann ruhig so ein paar Teleportations-Luftspaziergängen-Kracher kann er mit reinbringen. Immer gerne. Gut. Und gern auch den alten Manga weiterschreiben. Ja, das auf jeden Fall. Ich würde gerne Band 5 in Deutschland kaufen. Das macht er dann irgendwann mal, wenn Conan zu Ende ist, geht er wieder zu Kaito Kid über. Und wenn dieser Podcast hier zu Ende ist. Also ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Schlusspunkt hier. Gerne. Haben ja lange und breit über die ganzen Kaito Kid Auftritte und Kaito Kid Zauberkraft diskutiert. Ihr könnt euch natürlich wie immer eure eigene Meinung bilden und müsst nicht auf die zurückgreifen, die wir hier euch vorgelegt haben. Das dürft ihr gerne in die Kommentare unter diesem Artikel auf connennews.org schreiben. Und damit bin ich auch schon bei den Verweisen. Connennews.org ist unser Newsblog, connenwiki.org ist unser Wiki, connenforum.org ist das Forum zum Wiki, oder nicht mehr zum Wiki, aber das Forum. Dann haben wir auf iTunes sind wir zu finden als ConnenCast. Wir haben einen Twitter-Account, twitter.com/ConnenNews. Facebook.com/ConnenNews ist unser Facebook-Account. Auf YouTube sind wir zu finden als youtube.com/ConnenNews. Ja. Ich bin schon vollkommen raus, weil ich es letztes Mal nicht gemacht habe, aber jetzt kann ich es wieder, hoffe ich. Ja, Daumen hoch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Podcast. Ciao, nö. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich hoffe, wir hören uns bald wieder, liebe Hörer. Und zwar noch bevor die Glocke, die das Ende des Jahrhunderts ankündigt, aufhört zu läuten. Da kann man den Podcast ja gar nicht beenden, oder? Nee. Ja, das wollte ich eigentlich hier fürs Outro, für nach dem Outro, wenn wir immer so normalerweise Outtakes haben, wollte ich eigentlich das bringen. Also wenn das Magie war, dann pusche ich mal ins Gesicht. Bei Super RTL lief ja, mal so eine Serie. Der mit der Maske. Der Magier, der so alles aufdeckt. Ja, der alles aufdeckt. Warum schaust du nicht mal die Serie und baust es dann ein?